Anke Lewicker hat inzwischen ihren Platz im Studio eingenommen, um zwei neue Filme vorzustellen, die am Donnerstag in die Kinos kommen. Lassen wir uns, Anke Lewicker, zuerst über das Debüt einer jungen Regisseurin sprechen. Jessica Krumacher hat den Film Totem gedreht. Er spielt im Ruhrgebiet. Das Wort Totem kommt aus der Sprache der Indianer. Es bezeichnet eine familiäre Zugehörigkeit, kann aber auch einen Schutzgeist meinen. Wie verbindet sich denn der Titel mit einer Gegend, in der der Film nun mal spielt, im Ruhrgebiet? Ja, man hat das Gefühl, bei dieser Familie gibt es eigentlich gar keinen Tote mehr, kein Familienabzeichen, was diese Familie verbindet. Und es ist ganz seltsam, wenn man in dieses Haus mit der Kamera reingerät, kommt man gar nicht mehr raus. Und man hat auch das Gefühl, die Bewohner haben eigentlich gar keinen richtigen Kontakt mehr zur Außenwelt. Aber sie haben eigentlich auch keinen Kontakt zueinander. Also das ist eine Familie, die mehr aneinander vorbeilebt, als dass man miteinander lebt. Und das ist wirklich so ein Gespensterhaus. Es gibt auch keine persönlichen Gegenstände. Und dann kommt da eben ein junges Mädchen rein, die heißt Fiona. Sie ist die Haushaltshilfe, Babysitterin, die wohnt auch da und die wird dann so ein bisschen zum Punching Ball dieser Familie. Da kommen dann an ihr werden die ganzen Aggressionen ausgelassen und es ist auch so, dass durch sie eben dieses Gerüst wie so ein Kartenhaus zusammenbricht und was da zum Vorschein kommt, das ist wirklich eine böse, böse Fratze. Und man könnte sagen, dass der Film ist ein Familiendrama im Gewand eines ganz subtilen Horrorfilms. Wie wird denn das Gespenstische diese Atmosphäre visuell umgesetzt? Ja, das ist ein formal sehr strenger, aber auch ganz präzise inszenierter Film. Also zunächst gibt es gar keine Musik. Und ich hatte ja schon gesagt, man bleibt mit der Kamera drin. Und die ganze Zeit spürt man die Enge. Also auch wenn sich mal der Blick der Kamera aus so einem Fenster so rausschaut, hat man das Gefühl, man sieht eigentlich gar nichts. Es gibt gar keine Aussicht. Und dann sind die Farben ganz zurückgenommen. Also der Film ist grau und passt dann auch zu dieser grauen Stimmung. Und die Schauspieler sind auch so verlangsamt, gedämpft. Also das ist alles so beklemmt. Und der Film ist ja auch richtig, ist ja kein psychologischer Film. Man erfährt eigentlich nicht genau, warum diese Familie so zerstört ist. Es bleibt alles in der Schwebe. Und genau sind so diese formalen Mittel. Also man weiß nie genau, wo man ist. Und dadurch ist dieser Film so beängstigend. Also und ich finde es so schade, dass es im deutschen Kino dann so wenig Platz für solche Filme gibt. Ich meine, der lief in Venedig, in Wien, in Nebenrhein, aber mit Erfolg. Aber sobald ein Film hier in Deutschland den Zuschauer nicht so richtig an die Hand nimmt, tut sich das Kinopublikum schwer. Und ich finde, wir sollten uns auch einfach mal an solche Filme mehr gewöhnen. Das Leben gehört uns. So zupackend klingt der deutsche Titel eines Films, den die Französin Valérie Donzelli gedreht hat. Sie selber spielt darin eine Hauptrolle. In Frankreich scheint es ja nach ziemlich beste Freunde den Trend zu geben, schwere Stoffe mit einer gewissen Leichtigkeit auf die Leinwand zu bringen. In Das Leben gehört uns geht es um ein junges Paar, dessen kleiner Sohn an Krebs erkrankt ist. Und der Film ist dennoch kein reines Drama? Nee, also der Titel gibt wirklich das Leben. Das Gefühl dieses jungen Paares, das auch noch Romeo und Julietta heißt, wieder. Also mit 18 Monaten wird das Baby einfach schwer krank, aber sie wollen sich einfach ihr junges Glück nicht nehmen lassen, also ihre Liebe weiterleben, aber natürlich auch das Leid teilen. Also sie geben Beruf und Karriere auf, auch die eigene Wohnung. Sie leben dann nur noch im Krankenhaus. Aber wie gesagt, sie versuchen ihr Glück aufrecht zu erhalten und die Regisseurin Valérie Donzelli weiß, wovon sie spricht, weil ihr eigenes Kind ist eben auch an Krebs erkrankt. Und deshalb ist das kein Tränendrüsenfilm, weil man einfach spürt, mit Mitleid kommt man nicht weiter. Da gibt es auch eine ganz bezeichnende Szene in dem Film. Da trifft sie eine Kollegin und die tauschen sich über die Kinder auf und sie sagt dann eben, ja, mein Kind hat Krebs und dann nur Mitleid. Aber was sie eben will mit dem Film, ist Mitgefühl. Und deshalb ist der Film eben überhaupt nicht klassisch erzählt, sondern hat eigentlich von seiner ganzen Form her eine unheimlich schöne Leichtigkeit. Das heißt, diese gewagte Mischung geht für Sie, Anke Lewicker, auf? Ja und nein. Also zunächst einmal gibt es eine Erzählerstimme, mal männlich, mal weiblich. Und das ist eigentlich ganz schön gelöst, weil so können Ellipsen gemacht werden. Und als Zuschauer wird man dann wieder informiert, was da über die Fakten und Informationen. Und das macht der Film, um sich dann für andere Situationen wieder mehr Zeit zu nehmen. Also wenn der Junge dann das erste Mal im Krankenhaus ist, darf die Mutter nicht mit in den Untersuchungsraum. Und sie rast dann so zur Rockmusik, so durch die diese endlosen Krankenhauskorridore. Und da ist diese ganze Kälte, die Panik ist da unheimlich schön in Szene gesetzt. Es kann aber manchmal auch aufdringlich wirken. Da wartet man auf einen Anruf vom Arzt und die Kamera kreist immer so um das Telefon. Also da ist es vielleicht ein bisschen zu manieriert, aber im Grunde finde ich es trotzdem ganz schön, wie der Film sich immer wieder die Auszeit nimmt. Man dieses junge Paar auch auf den Fäden sieht, aber gleichzeitig dann wieder die Härte im Krankenhaus. Also ich finde, der Film kriegt es schon im Großen und Ganzen hin, Leichtigkeit und Dramatisierung unter einem Hut zu bringen. Das Leben gehört uns in den deutschen Kinos. Anke Lewicke empfiehlt, den Film zu sehen. Und zu Beginn haben wir über Totem gesprochen. Jessica Krumacher hat das Familiendrama gedreht. Sie hören Fazit und nun den Song Everyone is Moving to Berlin. Ich bin ein Bier.